Hallo, mein Name ist Ricky und ich freue mich sehr, dass ihr auch zur zweiten Folge Margot eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit meiner Oma über den Zweiten Weltkrieg. Ich spreche mit ihr darüber, wie sie die Fliegerangriffe in den Bunkern miterlebt hat, wie ihr Vater zur Wehrmacht eingezogen wurde und dann leider auch im Krieg gefallen ist. Und sie erzählt so ein bisschen davon, wie es in der Schule war und wie es bei den Bund deutscher Mädels war, das Äquivalent zur Hitlerjugend. Sie war da aktiv, so wie vermutlich fast alle deutschen Kinder zu diesem Zeitpunkt. Es gibt Margot mittlerweile auch bei iTunes zum Abonnieren. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch loswerden, sollten einige hier über den Non-PG-Feed mithören und sich denken, Mensch, ich möchte eigentlich Margot separat abonnieren. Das könnt ihr jetzt tun bei iTunes und natürlich auch über alle anderen gängigen Podcast-Catcher. Ich würde mich über eine Bewertung auf iTunes freuen. Am besten mit Text, einfach, dass ihr da vielleicht so ein bisschen kundtut, wie ihr diesen Podcast findet. Ihr könnt natürlich auf nonpg.de auch zu den Folgen Kommentare dalassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der zweiten Folge Margot. Das letzte Mal haben wir ja mit dem Thema Zweiter Weltkrieg aufgehört und da ganz speziell ist mir eins im Gedächtnis geblieben, und zwar, dass du erzählt hast, dass du als Kind irgendwann auch zu dem Bund deutscher Mädels musstest. Ja, und das ist gewesen, wo wir 10 Jahre waren. Warte mal, 10 Jahre, das war denn 41 wurden wir denn. Später war es BDM und wir waren die Jungmädchen. JM hieß das, Jungmädchen. Mit 10 Jahren wurden wir als Jungmädchen aufgenommen, Hitlerjugend. Und später dann, dann war ja der Krieg nachher aus. Wie muss man sich das denn vorstellen? Kamen die in die Schule oder war das einfach ganz klar? Wer da nicht reingegangen ist, der war, kannst dir sagen, gekennzeichnet. Also ich möchte sagen, es waren alle drin. Das ging also schon von der Schule aus? Ja, da hatten wir extra ein Haus, das Heim hieß das. Da waren das Jungvolk waren die Jungs ab 10 Jahre und Jungmädchen, wir waren dann ab 10 Jahre und wir hatten da ein Haus. Und da haben wir dann, so wie ihr Pioniernachmittage gemacht, so haben wir Nachmittage gemacht, mit Spiele oder so, irgendwie was. Und war das so, dass man sich da als Kind im Vorfeld schon drauf gefreut hat? Wir waren da schön beschäftigt. Und da haben wir uns schon drauf gefreut, wenn das war. Wir haben dann Spiele gemacht, wir sind auch mal weggefahren, ein paar Tage und so. Ja. War das Thema, ja, ich sag mal, Judenhass da dann auch irgendwie? Nein, da fiel da gar nicht. Also im Endeffekt war es mehr oder weniger so eine Art Beschäftigung für die Kinder, kann man sagen. Ja, aber Beschäftigung für die Kinder. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Apparat von Hitler ja schon damit auch was bezwecken wollte. Aber natürlich. Das ist einem Kind jetzt gar nicht so aufgefallen. Nein, wir waren da froh, dass wir da gehen konnten. Das war schön für uns. Wir konnten auch da Instrumente lernen. Und im Nachhinein, kannst du dir da irgendwie einen Reim draus machen, warum man euch da unbedingt zusammen haben wollte? Um alle für den Hitler zu gewinnen, schon von klein an, denke ich. Also der war da schon immer präsent dann? Ja, in gewisser Weise. Der hatte ja seine Dings auch hier von der SA. Ja. Die Sturm SA war das, die um ihn waren, die SA, und die hat ja dafür gesorgt, dass wir denn schon zeitig rangeführt wurden auch. Wer hat denn eigentlich diese Nachmittage veranstaltet? Waren das ganz normale Leute oder schon? Nee, das waren Ausgebildete, das hieß dann erstmal Jungmädchenführer, nachher waren es BDM-Führer. Wir waren die Jungmädchen, wir waren die Kleinsten, die ab 10 Jahre. Die hatten dann zum Beispiel Mittwoch ihren Nachmittag. die anderen, die nächste Gruppe, das waren wieder die größeren, die hatten dann donnerstags oder freitags ihren Nachmittag und so wurde das dann aufgeteilt auf die ganze Woche. Und die Betreuer, sage ich jetzt mal, die waren schon... Und die sind, die, naja, die wurden ein bisschen geschult. Aber die waren jetzt nicht vom Militär oder so? Nein, das waren Mädchen. Ich war ja auch Jungmädchenführerin. Mhm. Also, nachdem ich ein Jahr drinne war, hatte ich nachher auch ein paar unter mir. Denn so ein paar Mädchen. Und du hast gesagt, fast jeder war dabei. Kennst du jemanden oder kanntest du jemanden, der nicht dabei war? Nein, wüsste ich nicht. Sogar von unserem Pfarrer, von unserem Pastor, der Junge, der ist sogar drin gewesen da in dieser Hitlerjugend. Und wie haben die Eltern das gesehen? Also ich erinnere mich, bei unserem letzten Gespräch hast du mal gesagt, dass es schon Leute gab, die gesagt haben, das ist eigentlich nicht richtig. Wie haben die Eltern oder die älteren Leute das Ganze gesehen? Ich glaube, die haben sich da gar keine Gedanken groß drum gemacht. Das war eben so, der Hitler war an der Macht und da die meisten haben ja zugejubelt, wa? Ja, ja, klar, hat ja super funktioniert, die ganze Maschinerie. Ja, die meisten haben ja zugejubelt. Allerdings, wo das nachher laut wurde mit diesen Konzentrationslagern und mit den Juden und alles, na, da waren schon einige, die voll dagegen waren, das ist klar. Ja, also ich bin ja dann nachher mit 14 noch konfirmiert. Also das haben wir schon nicht so gerne gesehen. Und da hast du vielleicht schon einen kleinen Strich gekriegt wieder, dass du konfirmiert warst. Und was heißt das? Das haben sie nicht gern gesehen? Haben sie da irgendwas zu dir gesagt? Naja, da haben sie schon wieder gedacht, dass du nicht hundertprozentig für den Hitler bist. Oder für die Hitlerjugend. Und hatte das irgendwelche offensichtliche Konsequenzen? Oder? Nein, hatte eigentlich nicht. Also es hatte kam niemand nicht bei euch zu Hause vorbei und wollte mit euch reden? Nee. Das war nicht. Gar nicht. Was mich halt noch interessiert, heutzutage machst du den Fernseher an und guckst dir die Nachrichten an und weißt, was Sache ist. Früher hast du ja nur das Radio gehabt und die Zeitung. Hast du dich damals irgendwie informiert oder hast du was mitbekommen oder lief das mehr alles an dir vorbei? Naja, wir haben das ja schon in der Schule auch. Da war ja auch wie ihr, wir hatten Gegenwartskunde, nannte sich das. Und da ging es um den Krieg, der gerade tobte, oder? Gegenwartskunde, das war ja um das ganze Geschehen, was überhaupt passiert. Der Krieg und der Hitler und alles und so alles. Das nannte sich die Gegenwartskunde. Und was haben die euch da erzählt? Also wie haben die das begründet, dass Deutschland Polen angegriffen hat? Also das haben sie eigentlich gar nicht so hundertprozentig breit gemacht, möchte ich sagen. Also es wurde, glaube ich, so ja irgendwie anders hingestellt. Ja, nicht, dass Hitler angegriffen hat. Und das hat man halt dann so geglaubt, weil es gab ja keine Alternative. Wir haben das so geglaubt, wie es uns erzählt wurde. Du hast jetzt zweimal so ein System miterlebt. Einmal unter Hitler, dann auch später natürlich in der DDR, die SED und so weiter, die Stasi. Und jetzt würde ich von dir mal gerne wissen, ob du überhaupt noch Vertrauen in einem Staat hast. Ich weiß es auch nicht. Das kann man bald gar nicht haben, weil immer, also jedes Mal, der am Ruder ist, da rudert man mit. So ungefähr. Ist so. Ja. Da können wir nochmal zurückgehen, kurz auf den Krieg oder beziehungsweise auf die Zeit, als du bei den jungen Mädchen warst. Gab es irgendwann so einen Moment, dass du dann dachtest oder dass du verstanden hast, dass hier nicht unbedingt jetzt von deinem Volk, aber insgesamt ausgesehen Unrecht passiert? Also gab es das irgendwann mal, dass du so dachtest? Nein, das gab es nicht. Das haben wir nicht empfunden. Also aus deiner Sicht? Ganz offen und ehrlich haben wir nicht empfunden. Wir haben gedacht, das war alles in Ordnung. Sprich, du, aus eurer Sicht war das so, wir verteidigen uns hier gerade. Also die Jugend, der größte Teil hat gesagt, dass alles soweit in Ordnung ist. Natürlich, nachher, wie wir es erfahren haben, dann mit den Konzentrationslagern und das verurteile ich ja. Gab es Gerüchte über diese Konzentrationslager? Später. Wann so? Anfangs ungefähr? Nicht. Es wurde heimlich getuschelt. Aber man wusste nie irgendwie was. Das haben wir erst alles später erfahren. Ab wann hast du so, also dieses Tuscheln mitbekommen? Kannst du das zeitlich einordnen so? Also ich möchte sagen, das war so vielleicht kurz vor Kriegsende. Es wurde auch alles vertuscht. Wurde alles vertuscht. Und Ende des Krieges dann so 44, 45 wurde das dann ja, da kam ja, dann kam ja dann alles gravierend raus, wo die Lager waren und wie und was. Ich meine, es Einzelne werden es auch gewusst haben, aber der größte Teil nicht. Und ab wann hat für dich das Thema Krieg zum ersten Mal, sag ich mal, ein Gefühl der Angst ausgelöst? Also ab wann hast du gemerkt, jetzt wird es für uns hier auch ein bisschen enge? Na, als Luftschutz-Dings waren, die Angriffe denn. Ja, also wenn im Bunker wir haben ja dann immer gesehen, wenn es hieß, Anflug auf Hannover-Braunschweig. Ja. Von England her kamen ja die Bomber dann gleich Geschwader. Und wenn es dann hieß, Anflug auf Hannover-Braunschweig, dann wussten wir genau, es dauert nicht lange, dann kommt Alarm. Entweder sie haben dann Leipzig oder Magdeburg oder, naja, von Dresden mal ganz abgesehen, das war ja Schlimmste. Und da war auch Wittenberg dran, den 13. Februar. Und da hatten wir Angst, als die Flieger, denn die hast du ja richtig schnurren gehört. Manchmal bei klarem Himmel hast du auch gesehen, als die Geschwader kamen. Und dann hast du gedacht, ja, wo wären sie denn jetzt? Du hast ja nie gewusst, was wird bombardiert. Wo fliegen sie heute hin? Das wusste ja keiner. Das war ja Ende 44, Anfang 45 ungefähr. So. Da war es ganz schlimm. Ja. War das davor auch schon irgendwie, dass es in deinem Leben oder in deinem Leben Einschnitte gab? Ja, wann war denn Stalingrad? Das war Anfang 1943. Naja, und da ging es dann rückwärts. Da ging die Front immer weiter vom Osten zurück. Also da war dann, hat sich das Blatt gewendet, sag ich mal. Ich glaube, das ging los irgendwie Mitte 42 und hat sich dann gezogen bis Ende, bis Anfang 43. Ja, und ging's ja, also Stalingrad war ja das Schlimmste und dann ging es ja immer weiter zurück. Also das habt ihr dann schon ganz aufmerksam alles verfolgt? Dann wurde es schon schlimm. Und was war das also denn? Also ich weiß, da war mein Vater mal auf Urlaub und da hat er gesagt, oh, wenn die Russen reinkommen. Aber, hat er gesagt, die Deutschen haben es ja auch nicht besser gemacht. Was war das überhaupt für ein Gefühl, dass Deutschland plötzlich ganz andere Länder annektiert? Also hast du das irgendwie wahrgenommen, dass Deutschland... Als Kind nicht so. Als Kind nicht so. Heute siehst du das vielleicht alles anders, aber als Kind damals hast du das gar nicht so wahrgenommen. So, jetzt muss man sich vorstellen, es ist, was wird das gewesen sein, Mitte 43. Plötzlich wird Deutschland zum Schlachtfeld Europas und die kleine Margot mittendrin. Wie waren da deine weiteren Lebensumstände, sage ich jetzt mal? Also du gingst da noch zur Schule, oder? Ja, bis 46 bin ich ja zur Schule gegangen. Und naja, es war ja immer Fliegeralarm und da war schon ein Angstgefühl, weil man nicht wusste, ja, wo werden denn die Bomben abgeworfen, wo denn? Ja, aber ihr seid noch ganz normal zur Schule gegangen, eigentlich. Ja, wir sind zur Schule gegangen. Wenn Fliegeralarm war, ich hatte es ja nicht weit von der Schule, ich durfte nach Hause. Also ich konnte nach Hause gehen, habe dann auch ein oder zwei Mädchen von meiner Klasse noch mitnehmen können, die weiter weg waren, in die Kimberge oder sonst wo gewohnt haben. Und dann war auch extra noch ein Luftschutzraum, wo denn die Jugendlichen, also die Schulkinder auch rein konnten, die weiter weg waren. Die das dann nicht geschafft hatten, nach Hause zu gehen, ehe die Flieger ran gewesen wären. Was haben die euch denn in der Schule eigentlich erzählt, was da jetzt gerade passiert, als der Krieg so eine dramatische Wendung plötzlich nahm? Haben die da drüber gesprochen? Ach, die haben ja immer an den Endsieg geklopft. Der wurde ja bis zuletzt gepredigt, der Endsieg, dass wir das schaffen. Und dann kommen die V1 und die V2 und da haben wir ja immer darauf gewartet, dass dieser Gegenschlag kommen sollte und der kam ja nicht. Und das war Thema ganz normal in der Schule zu dem Zeitpunkt? Das wurde dann auch in der Schule durchgenommen. So, jetzt will ich nämlich nochmal zu diesen Fliegeralarmen kommen. Wenn du das jetzt mal versuchen müsstest, in eigene Worte zu fassen, wie das so war, du sitzt in der Schule oder du sitzt bei deinen Freundinnen? Naja, wir sitzen in der Schule und da ging's los, Alarm, Fliegeralarm. Da war bei uns die Milka, das war ja das Werk in Breitau, das ist die Margarinewerk. Und da wurde dann dieser Fliegeralarm ausgelöst durch Sirenen. Und dann hieß es eben, so schnell wie möglich die Schutzräume oder Schutzkeller aufzusuchen. Wenn eine Bombe gefallen wäre, wären die alle verschüttet gewesen, aber das musstest du oder solltest du. Und dann war ja auch diese Verdunkelung. Wir mussten ja unser Fenster alle verdunkeln mit Rollos. Und so, es durfte ja nicht ein Ritz rauskommen, Licht nach außen. Da wurde ja mächtig, da sind sie dann langgegangen und haben geguckt, dass alles verdunkelt ist, also dass alles abgeschottet ist. Dass die von den Fliegern oben nicht sehen konnten. Dass sie das nicht sehen, dass da vielleicht ein Ort ist oder irgendwie was in der Hinsicht. Also wie lange saßt ihr dann in den Bunkern? War das unterschiedlich? Oder? Naja, das war unterschiedlich. Je nachdem, wie lange diese Angriffe da waren. Und dann wurde dann Entwarnung gegeben und bei der Entwarnung konntest du dann wieder raus. Was war das für ein Gefühl, wenn man nach einer gewissen... Na, das war schon ein komisches Gefühl. War immer noch die Angst also, da? Also das Komische, am schlimmsten war es der 13. Februar, als sie Wittenberg bombardiert haben. Da haben wir ja auch viel abgekriegt. Wenn da einer auf dem Hof gewesen wäre, also da sind auch viele Splitter gefallen. Warum, weiß ich auch nicht, wo die Splitter hergekommen sind, ob das Splitterbomben waren oder irgendwie was. Es war ja nicht weit, also bis Wittenberg. Auf dem Schulhof von euch oder bei dir zu Hause auf dem Hof? Na, auch zu Hause, auch auf unserem Hof haben wir Splitter gefunden. Okay, aber die Angriffe davor, da sind nie Bomben in Wittenberg oder in Pratau abgeworfen worden, oder? Nein, und was bei uns noch war, das war zwischen Oitz und Wittenberg, da war die Flak, also das war, die dann geschossen haben und auch Fesselballons. Ja. Die wurden dann hochgezogen, wenn man wusste, dass Flieger kamen, aber die Flieger sind ja höher geflogen, als die Fesselballons waren, obwohl die waren ja unten riesengroß und wurden dann in die Höhe gegeben und da sollten sich ja Flugzeuge fangen. Ich will noch mal ganz kurz auf die Bunkergeschichte zurückkommen. Was war denn die längste Zeit, die du da mal in so einem Bunker verbringen musstest? Ach, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Je nachdem, wie dieser Fliegeralarm ausgelöst wurde, bis die Entwarnung kam. Also wenn die dann irgendwie ein Ziel eingeflogen hatten und bombardiert haben, sind die dann wieder abgeflogen. Es waren ja manchmal Stunden. Aber wir reden immer von Stunden, nicht von Tagen. Nein, nicht von Tagen, nur von Stunden. Und es war ja auch meistens in der Nacht. Ah, okay, das wollte ich nämlich gerade noch fragen, ob du die meiste Zeit dann... Die meiste Zeit war in der Nacht. Mit deinen Eltern dann Schutz suchen konntest? Ja, mit meiner Mutter, ja. Ja, mit meiner Mutter, ja. Oder ob du dann auch, sag ich mal, lange alleine sein musstest in diesen Bunkern. Aber Nee. Wir hatten ja einen Luftschutzraum. Also jeder hatte einen Luftschutzkeller. Das war ungefähr der mittelste Keller oder der sicherste Keller. Da sind wir ja gewesen, wenn Luftangriffe waren. Aber wie ich dir sage, wenn da eine Bombe gefallen wäre, wir wären ja alle verschüttet, die waren da. Also die Bunker waren mehr oder weniger nur so zur Beruhigung Die waren nicht sicher. Ja. Das waren ja unsere Keller, wie die normalen Keller jetzt hier. Und in Wittenberg war ein großer Bunker. Da wäre vielleicht auch nichts passiert, in dem Bunker in Wittenberg. Der hat lange gestanden, aber wie bei uns hier in Prater, die kleinen Schutzgräben, kannst du sagen, und dann darüber bloß Mauerwerk, das hätte überhaupt nicht genützt. Es war praktisch nur gegen Splitter oder irgendwie so in dieser Richtung, dass du da geschützt warst, aber gegen Bomben auf keinen Fall. Weil du vorhin gesagt hast, bei euch in der Nähe gab es dann auch eine Flakstellung. Ist dann auch schon mal ein Flugzeug irgendwo abgestürzt in der Nähe? Oder? Ja, nicht direkt in Prater, aber so vielleicht 5 Kilometer von Prater weg, so auf dem Acker mal abgestürzt. Und sind dann alle hin oder wie? Ich weiß nicht. Also man hat dann nichts erfahren, ob da welche gelebt haben noch oder sonst oder irgendwie was. Also du bist da nicht hingucken gegangen oder Nein, so? Nein, auf keinen Fall. Okay, und das war auch weiter weg denn. Ja. Mal zu diesem 13. Februar, als Wittenberg bombardiert wurde, war es am Anfang erstmal so wie immer, dass man Schutz suchte und eigentlich davon ausgegangen ist, dass, sag ich mal, die Bomber wieder über Wittenberg hinwegfliegen, oder war das irgendwie schon, oder hat sich das schon angedeutet? Nee, das wusste ich ja nicht, das war nicht programmiert. Also manchmal war es von den Alliierten, die da oben geflogen sind, programmiert. Die haben denn, da haben wir gesagt, die Weihnachtsbäume gestellt. Da haben die Teilchen gesetzt, so da und da, da sind welche vorne weggeflogen wahrscheinlich, die Zeichen gesetzt haben, da und da müssen die Bomber ihre Bomben abwerfen. Zum Beispiel, wir hatten ja in Wittenberg dieses Flugzeugwerk Arado, dann hatten wir die Munitionsfabrik da Sprengstoff, weißt du, was da auch damals noch in die Luft gegangen ist, hatte ich dir ja schon gesagt, ja. Das war ja nachher auch noch. Und dieses Arado-Werk, da haben sie Flugzeuge gebaut, das haben sie auch mächtig bombardiert, dieses Werk. Also das heißt, durch diese Markierung der vorausfliegenden Flugzeuge? Ja, dadurch wussten die Bomber dann, wo sie ihre Bomben abwerfen sollten. Und meistens haben die auch die Ziele getroffen. Und ihr oder wusstet, der Bahnhof oder alles oder sowas, weißt du? Und ihr wusstet dadurch auch, dass jetzt Wittenberg dran ist? Also wo diese Markierungen waren, da haben wir gewusst, also in Wittenberg wird jetzt auch irgendwie was abgeworfen. Und an diesem 13. Februar hat sich das dann praktisch auch schon abgezeichnet? Ja, ja. Und dann seid ihr da unter in den Keller gegangen? Ja, und dann da hat man schon gemerkt, wie Knalle und ja. Also war das dann auch ungewöhnlich nah oder? Ja, das möchte ich sagen, ja. Guck mal, da war ja Prater und dann kommt ja die Elbwiesen und dann kommt ja die Elbe und dann kommt ja schon Wittenberg. Ja. Und da war das Aradowerk gleich hinter der Elbe. Also da hat man schon gemerkt, wie es war kein Luftdruck, dass du jetzt gemerkt hättest, so es wäre Luftdruck oder so irgendwie was, ja. Aber man hat es knallen hören. Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber interessiert mich trotzdem. Wie war die Stimmung in dem Bunker? Waren da alle ganz ruhig? Haben die Leute geweint? Haben die geschrien? Wie muss man sich das vorstellen, wenn so ein massiver Angriff geflogen wird? Bei uns ist ja jeder in seinen Keller gegangen. Wie das natürlich in den großen Bunkern in Wittenberg war, das kann ich dir nicht sagen. Wo viele Menschen auch waren, in diesem großen Bunker in Wittenberg, da war ja hoch und zementiert. Also ich glaube, da ist keine Bombe durchgekommen. Ich glaube es nicht. Und bei euch war lange einfach Ruhe? Ja. Wie hat es eigentlich damals gerochen? Dadurch, dass bei uns keine Bomben oder irgendwie was gefallen waren oder wir haben ja auch keinen Beschuss miterlebt. Wir haben ja, als die Russen als wir in Reuden waren hier, sind ja die Russen mit den Panzerwagen und so eingezogen, da war ja kein Kampf mehr. Also die sind bloß eingezogen und haben sich dann in unsere Häuser gesetzt und die Frauen hatten Angst und wir hatten alle Angst und unser Pferd haben sie uns genommen und alles Mögliche. Das heißt, du hast eigentlich nie den Krieg gerochen? Nein. Dein Vater musste 1942 euer Haus verlassen und in den Krieg ziehen. Ja, der ist 1942 eingezogen worden zur Wehrmacht. Wie wurde einem das mitgeteilt? Gab es einen Brief? Standen da plötzlich Leute vor der Tür? Da gab es einen Brief und da wurde er dirigiert nach Goslar, das ist im Harz. Und da wurde er ausgebildet, erstmal Grundausbildung. Und dann ging er nachher an der Front. Das heißt, die Leute wurden dann natürlich zwangseingezogen? Zwangseingezogen, auf alle Fälle. Wie war da die Stimmung zu Hause, als der Brief kam? War das dann schon gleich? Na, das war schon nicht gut. Mit großer Angst verbunden? Ja, das war schon mit Angst verbunden. Weil auch einige dann schon gefallen waren an der Front und so. Ja, das war schon mit Angst verbunden. Und dann wurden die jungen Männer ausgebildet und mehr oder weniger. Und dann kamen die dann nachher an die Front. Die wurden ausgebildet, wie sie mit Panzer, Nachfäuste und alles Mögliche oder Gewehre umgehen. Und dann wurden die zur Front geschickt. Und wenn man das jetzt so. Und mussten für Großdeutschland kämpfen. Ja, ob sie wollten oder nicht. Ja. Und wer das nicht getan hat, naja, das war ein Fahnenflucht. War Fahnenflucht und der wurde erschossen. Und wie stand dein Vater dem Ganzen gegenüber? Also hat er daran geglaubt, für das er da kämpfen musste? Oder war es mehr so, ich habe ja eh keine andere Wahl? Ja, er musste gehen. Die wussten damals hat man vielleicht gedacht, man gewinnt den Krieg 42 noch, als er eingezogen wurde, denke ich, dass man danach gedacht hat, man gewinnt den Krieg. Aber dann nachher, wie er mal auf Urlaub kam, hat er auch gesagt, also wir gehen ja immer weiter zurück. Er war ja damals auch kurz vor Stalingrad, aber nicht in Stalingrad. Und dann war er am Dnepr unten und so in Russland. Und der war beim Bodenpersonal von Flugzeugen. Und ist dann immer weiter auch nach Deutschland zurückgekommen bis Breslau. Bis Breslau, da war er zuletzt. Und von Breslau ist er irgendwie in Gefangenschaft geraten bei den Russen. Wie häufig war denn eigentlich so ein Urlaubsbesuch zu dem Zeitpunkt? Naja, zuletzt nachher haben sie nicht mehr so oft gekriegt. Anfangs waren sie vielleicht ein paar Mal im Jahr zu Hause, vielleicht 2-3 Mal und nachher vielleicht einmal und nachher zum Schluss fast gar nicht mehr, möchte ich sagen. Und hat sich das für dich als Kind in dem Moment dann schon klar gezeigt, dass sich dein Vater auch verändert? Also hat der Krieg ihm da schon zugesetzt in einer gewissen Art? Also ich will mal sagen, mein Vater, der hat damals gesagt, und das haben vielleicht mehrere gesagt, wir müssen kämpfen, der Russe darf nicht reinkommen. Genau, so hat er sich mal geäußert, so weiß ich das mal von meinem Vater. Wenn der Russe hier reinkommt, dann ist es furchtbar. Aber hat er gesagt, unsere SS und unsere Soldaten haben ja auch grauen Taten draußen gegenüber den Russen, Zivilbevölkerung. Haben die ja auch Schlimmes gemacht. Ja, und das wusste er und natürlich. Und dadurch war der Hass natürlich auch sehr groß, auch von den Russen. Und er konnte sich dann denken, dass wenn die Russen nach Deutschland kommen. Dass dann dasselbe bei uns passiert. Und irgendwann, also ich denke mal, er hat dann häufig Briefe geschrieben, wenn er nicht zu Hause war. Ja. Und irgendwann kriegst du keinen Brief mehr und weißt im Endeffekt erstmal gar nicht, was los ist. Nee, der wusste gar nicht. Mein Vater gilt ja auch als vermisst. Meine Mutter musste ja hatten ja dann später für tot erklären lassen müssen, auf Deutsch gesagt, weil dann so viele Jahre vergangen waren, wo wir nichts wieder gehört haben. Und wir wissen nur, dass mein Vater nach dem Krieg noch da war und da in dieses Auffanglager war. Und zwar, was früher das Auschwitz, das KZ-Lager war. Ja. Da war er, das war ein Auffanglager vom Russen. Also der Russe hatte da die deutschen Gefangenen. Und von da aus sind viele nach Russland gekommen. Aber wir haben von einem Kameraden erfahren, dass mein Vater einen Oberarmdurchschuss hatte. Und der war von Wittenberg und hat eigentlich an meinen Vater geschrieben, weil er dachte, er ist nach Russland gekommen, aber ist dann nach dem Krieg dann doch nach Hause gekommen. Hat das überstanden, dass mein Vater lange zu Hause war, weil der den Oberarmdurchschuss hatte und eben verwundet war. Also der Freund deines Vaters? Nun wissen wir nicht, ist er nach Russland gekommen oder ist er an Folgen dieses Oberarmdurchschusses verendet. Wir haben dann versucht über das Rote Kreuz und haben aber nie irgendwie was rausbekommen. Das war dann auch so 45, 46? Naja, 45, 46, Moment. Ja. Aber daran war es für mich auch sehr, sehr schwer, wie es dann nachher hieß, deutsch-sowjetische Freundschaft. Ja. In die deutsch-sowjetische Freundschaft zu gehen, weil ich wusste, mein Vater hat noch gelebt nach dem Krieg und ist von den Russen irgendwie oder durch die Russen kaputt gegangen. Ja. Aber das war für mich ein schwerer Gang, da in die deutsch-sowjetische Freundschaft zu gehen, wo ich wusste, die Russen haben meinen Vater vielleicht umgebracht. Gab es für dich noch irgendwie so einen letzten wichtigen Brief, an den du dich immer wieder erinnern kannst? Oder warst du da zu jung, um da was abzuschreiben? Nee, ich hab auch noch einzelne Briefe von meinem Vater, habe ich noch da. Aber in den Briefen konntest du nie irgendwie so rauslesen, sage ich mal, dass er da eine gewisse Ahnung hatte, dass es... Nee, das hat er sich, er hat dann bloß immer gefragt und wollte immer wissen, wie ich in der Schule war, wie es den beiden Mädchen ging, wie es der Oma ging. Wir haben dann bloß immer mehr Privates, also was anderes kam da gar nicht in Frage. Deine Mutter musste für alle drei Kinder ganz alleine sorgen. Ja. Und das war, so ging es ja also sehr wir viel. Also wir hatten drei Morgen Acker. Eigentum, Dann hatten wir also eine kleine Landwirtschaft, da hatten wir ein Pferd, eine Kuh, zwei Schweine, Hühner, Kaninchen und Gänse. Und das hat eigentlich gereicht, um uns zu ernähren, kannst du sagen. Und wir konnten uns selbst ernähren. Und ihr wart vier Frauen oder vier, drei Mädchen und eine Frau? Drei Mädchen und eine Frau, ja. Also bis 45, dann ist ja meine Schwester gestorben. Ja. Und meine Mutter ist dann öfters noch, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, da kam ja kein Geld raus, praktisch war ja das nur für uns zum Leben, zum Essen, zum Leben. Und dann hat sie öfters noch beim Bauern mitgeholfen, ist da noch mitgegangen. Gab's da nicht irgendwie, sag ich mal, Tanten, Onkels oder, na, die Männer waren wahrscheinlich alle im Krieg, aber dass man sich mit ja, also wenn jetzt mal irgendwie, wenn wir jetzt im Sommer, wir hatten dann Getreide und wenn wir Getreide geholt haben, da waren auch Geschwister von meinem Vater, da waren ja hauptsächlich Frauen, die Männer waren ja fast alle eingezogen. Da war, glaube ich, gar keiner zu Hause. Nee, da war gar keiner, die waren alle eingezogen. Und da sind, warte mal, Onkel Otto ist nicht wiedergekommen, mein Vater ist nicht wiedergekommen, ein Schwiegersohn ist nicht wiedergekommen und noch ein Schwiegersohn. Also zwei Söhne von meiner Oma und zwei Schwiegersöhne sind nicht wiedergekommen aus dem Krieg.